Hallo, da ist der Xaver vom VfL Wolfsburg und ja, seid immer dabei bei unseren Spielen mit dem Wölfe Radio. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Trying not in the complete defense. Brilliant stuff. Oh, it's got in for the goal of the season. Das war wichtig. Puh, ich krieg schon leicht schwitzige Hände. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Kohl kassiert jetzt mit dem langen Abschlag. Ein 2-0 würde mich jetzt ein bisschen beruhigen. Ja, so soll ich alle wünschen. Aber dafür müsste der VfL mal ein bisschen. Jetzt eine Chance. Riesenfehler. Victor. Tor. 2-0. 2-0. Aus dem Nichts. Felix Wiedwald mit einem katastrophalen Fehler. Und dann ist João Victor da. Der Mann für die Tore, wo er, glaube ich, mal selber nicht weiß, wie er die schießt. Er hat uns gehört. Danke, mein Lieber. Und Felix Wiedwald, ja. Das war ein Patzer. Ja, da hat er recht, der Malte. Ein Patzer mit Ansage sozusagen. Denn, man muss ja ganz ehrlich gestehen, ihr habt es ja gerade in der Übertragung gehört, Wölfe Radio Arena Live vom Samstag. Malte hat es ja quasi bestellt, das 2-0. Das fand ich sehr, sehr witzig, als ich das gehört habe. Und dachte mir, ja genau, jetzt ein 2-0, das wäre richtig geil. Ja, und so kam es dann auch mit freundlicher Unterstützung des Keepers dort bei Frankfurt. Und ich muss sagen, ja, es war verdient. Ja. Nichtsdestotrotz, muss man ganz ehrlich gestehen, ne, bei aller Freude, und der Trailer hat es ja auch gerade bestätigt, ne? Habe ich unter den Motto oder das Motto gestellt, das war wichtig. Denn man darf trotzdem jetzt nicht sagen, oh, jetzt ist aber wieder alles tippitoppi. Denn, seien wir mal ganz ehrlich, das hätte auch in die Hose gehen können, spätestens nach dem Platzverweis gegen Marcel Tisserand, nach dem unnötigen Platzverweis. Aber lass uns da mal chronologisch ein bisschen durchgehen, finde ich, durch dieses Spiel, durch dieses besondere Spiel. Alleine schon deswegen, weil wir ja so viele Comebacks hatten. Fangen wir erstmal an mit dem Comeback hinten im Tor, mit Kuhn Castells. Gar keine Frage, wenn der Junge hinten drin steht, das ist nochmal eine qualitative Verbesserung. Nichts gegen Pavo, muss man ganz ehrlich sagen. Er sagt es ja auch selber, dass Kuhn Castells da die klare Nummer 1 ist. Pavo ist ein zuverlässiger, ein solider Typ auf der Position, der das auch ja, den Kasten weitestgehend sauber hält. Nicht umsonst auch in den Statistiken da weit vorne. Aber wenn Kuhn hinten drin ist, das ist in Sachen Ruhe, das ist in Sachen Souveränität, das ist in Sachen ja, spielerischer Qualität hinten raus nochmal eine ganz andere Hausnummer, finde ich. Also war ein ganz sicherer Rückhalt, nicht umsonst dann natürlich auch dann ja in die Kategorie, ich glaube Man of the Match sogar, gewählt worden von den VfL-Fans. Also das war alles schon à la Bonheur, was der Kuhn da bei seinem Comeback zurück ja, oder hingelegt hat. Das, ja, da können wir, glaube ich, drauf aufbauen die nächsten Wochen. Comebacker Nummer 2, Admir Memedi, hat man auch gesehen, dass er unwahrscheinlich wertvoll ist für unser Spiel. Darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Der war relativ schnell, relativ gut drin in der Partie, hat dann auch ja, die Fäden ein Stück weit gezogen, hat gut aus meiner Sicht Regie geführt, sich immer wieder angeboten, war auch geschickt in den Zweikämpfen, hat mir ja sowieso so ein Typ, ja so ein Schlitzohr auch, der dann auch geschickt ist in der Zweikampfführung und auch maßgeblich meiner Meinung nach mit beteiligt gewesen ist, dass der VfL dann auch in Führung gehen konnte, was natürlich ein bisschen glücklich war, gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber trotzdem bis dahin eine sehr, sehr gute Phase des VfL. Auch da schon wenig zugelassen gegen Frankfurt, die ja eine absolute Heimmacht sind, weil jetzt ja die erste Niederlage, die sie kassieren mussten. Insofern also auch eine sehr, sehr starke Leistung von Admir zu dem Zeitpunkt. Also da hat man auch gesehen, da sprüht jemand, da will einer, da hat einer Bock, ja, nach der Verletzung wieder zu zeigen, was er kann. Also auch ein ganz wichtiger Spieler dann für den VfL. Dann die dritte Comeback-Geschichte. Xaver Schlager, kurz eingewechselt vor Schluss für Maximilian Arnold, der ja als Jubilar, nochmal herzlichen Glückwunsch, 200 Bundesliga für den VfL gemacht hat in den jungen Jahren, da ziehe ich schon mal meinen Hut. Xaver Schlager, aber natürlich ja das Gesprächsthema schlechthin, weil er, ja, was war das? Also gefühlt vorgestern hat er sich den Knöchel gebrochen da gegen Paderborn. Und jetzt steht er wieder auf dem Platz. Also gut, ich bin sowieso der Meinung, irgendwann wäre nochmal ein gerissener Meniskus am Spielfeldrand operiert und dann können die gleich wieder spielen. Aber das ist echt schon krass. Und wenn man sich dann hinterher mit ihm unterhalten hat und der liebe Malte hat in der Mixzone nochmal dann Stimmen geholt, unter anderem auch von Xaver Schlager, mit welcher Unaufgeregtheit er dieses aus meiner Sicht tatsächlich medizinische Wunder kommentiert hat und was er dafür getan hat, da hören wir eben noch mal kurz rein. Ich denke, das spricht nicht für mich, das ist eine normale Handlung als Mensch. Wenn man was liebt und man seine Arbeit mag, den was man hat und dankbar ist, dass man den spielen darf, dann will man so schnell wie möglich zurückkommen. Ich glaube nicht, mein Ziel ist, jetzt bin ich einmal verletzt, jetzt lege ich mich nieder und warte das ganze Zeit einmal ab, sondern ich wollte so schnell wie möglich zurück. Das war mein Ziel. Ich denke, es ist eine gute Zeit, was ich hingelegt habe. Und ja, jetzt müssen wir einfach weiter schauen, dass es stabil bleibt. Ich habe mich auf andere Sachen konzentriert, habe viel mit meiner Schwester unternommen, die was mir aufgenommen hat in meiner alten Wohnung in Salzburg, die was für mich gekocht hat. Und habe solche Sachen gemacht, viel kochen, neue Lebensbereiche entdecken und einfach die ganze Zeit als eine positive Zeit im Hinterkopf zu behalten. Und das war mein Ziel. Ja, Wahnsinnstyp, der Xaver Schlager. Auch die Tatsache, dass er dann bei der U23 dann gleich wieder mitgespielt hat, um sich da Spielpraxis zu holen, nachdem er da seinen Kurzeinsatz absolviert hatte. Das hatten wir in Wolfsburg auch schon anders, möchte ich mal sagen, dass sich da Spieler nicht unbedingt aufgedrängt haben, auch nach einer Verletzungspause oder wenn sie in der ersten nicht gespielt haben, dann in der zweiten Mannschaft aufzulaufen. Insofern ganz, ganz großes Kompliment für die Leistung, für diesen Willen, für diese Disziplin, da schnell wieder zurückzukommen. Beruf hin, Beruf her, auch das muss man erstmal so hinbekommen. Und das darf man auch mal positiv herausstellen. Also ganz großen Respekt, Xaver Schlager, und toll, dass du wieder am Start bist. Und Gleiches gilt hoffentlich dann bald auch für Daniel Ginzek, der ja auch dann jetzt genetzt hat in der U23, da auch sich die Spielpraxis schon wieder geholt hat in den Punktspielen und in den Punktspielen und dann auch hoffentlich dann wieder bei der ersten bald auf dem Platz steht bei uns in der Bundesliga. Ich glaube, da könnten wir dann tatsächlich auch nochmal eine weitere Option vertragen, gerade auch in der Offensive. Und ja, das hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. VfL, ja, relativ, wenn man mal die gesamte Saison jetzt nimmt und nicht nur die letzten Spiele, die in die Hose gegangen sind, insgesamt defensiv doch relativ stabil, aber nach vorne hat es dann nicht geklappt in irgendeiner Form. Insofern wichtig, dass dann so Memedi oder auch ein Ginzek dann wieder mal irgendwann auf dem Platz stehen. Oder Memedi hat es ja jetzt auch schon geklappt. Und dass wir, und das war halt auch das Positive, mal wieder mehr als ein Tor geschossen haben gegen Frankfurt mit dem 2:0, das ja dann tatsächlich auch verdient war aus meiner Sicht, gerade auch dann in Unterzahl, also so zu fighten, und da kommt natürlich dann so den Kameraden dann eine Menge, die da auch für den runtergeschmissenen Marcel Tisserand dann mitgelaufen sind oder mitlaufen mussten, da hat man dann gesehen, in der Truppe stimmt's, da läuft einer für den anderen. Und da muss man auch, glaube ich, jetzt drauf aufbauen. Also der Mannschaftsgeist, die Mentalität, die ist absolut vorhanden. Das ist das, was, glaube ich, auch als Basis wichtig ist und das auch zählt. Und auch das, liebe Freunde, da erinnere ich gerne nochmal dran, hatten wir auch schon anders beim VfL Wolfsburg. Insofern können wir da von Glück sagen, dass es so ist. Und wenn man auch bedenkt, wie die Frankfurter in den Heimspielen agiert haben und die Bayern beispielsweise aus dem Stadion geschossen haben, Bayern auch in Unterzahl, also die Parallele kann man dann schon mal ziehen. Und ja, der VfL hat eben nicht diesen Fehler gemacht und hat eben nicht die Räume gegeben, insbesondere auf der rechten Abwehrseite gegen den Kostic. Da war William insbesondere sehr stabil, später dann auch mit Knoche da im Verbund, aber auch João Victor in der Position davor, oder in der Vorwärts, in der rechten Offensivposition, wobei man das gar nicht so richtig festmachen konnte. Man hat ja dann sozusagen auf mehr oder weniger auf Raute umstellen müssen nach dem Platzverweis, der ja natürlich total unnötig war. Also die erste gelbe Karte, mal ganz ehrlich, da habe ich mich ein bisschen verklapst gefühlt. Ja, das kannst du streng genommen geben, diese gelbe Karte, aber dann hast du 15 Karten im Spiel, dann pfeift es auch bitte konsequent, tut kein Schiedsrichter. Also Kollege Siebert, war Mist, da schon die gelbe Karte zu zeigen. Und das Zweite, wenn du dann schon vorgewarnt bist, dann darfst du natürlich dann nicht mit dem Ellbogen so hingehen, wie es Tisserand gemacht hat. Dann sehen wir natürlich ganz alt aus, hat dann der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen und kann von Glück sagen, dass das nicht in die Hose gegangen ist, nachdem man da 1-0 in Führung gegangen ist und das Ding ja eigentlich einen sehr, sehr guten Lauf genommen hat. Denn man hat den Frankfurtern wenig gestattet, hatte ich vorhin schon gesagt, und hat dann auch ja eiskalt zugeschlagen. Und die Effizienz, die ist uns ja so ein bisschen abgegangen in den letzten Wochen. Und insbesondere hatte ich ja auch schon ausgemacht, dass sich die Gegner besser auf Wout Weghorst eingestellt haben. Der hat jetzt dann tatsächlich auch mal wieder gezeigt, dass er da der Goalgetter vor dem Herrn ist, schlechthin. und genau dann richtig gestanden hat. Und das hören wir uns bei Wölfe Radio Arena live auch nochmal an, die Entstehung des 1:0. Abpraller landet bei Tisse Horde in die Mitte, flankt zu Roussillon und Maximilian Ahler kriegt den Ball. Tor! Tor! Tage, müssen warten. Also, Roussillon kriegt den Ball, legt ihn mit der Brust vor die Strafraumgrenze zu Maximilian Ahler. Der zieht ab und baut Rehkhaus. Bringt den Ball rein, hält es auch mit dem Fuß dran an, sieht weit vorbei und ja, wir sind jetzt gerade selbst ein bisschen konfrontiert. Ja, Verhalten jubelt ein bisschen bei den Wölfen, weil es sah sehr, sehr nach Abseits aus. Ja, dieser Schuss von Arnold, der dann in die Mitte des Strafraums trudelt und dann war es Weghaus, der dann auf einmal schneller schaltet. Wir sehen halt Wiederholung nochmal auf unserem Monitor. Roussillon legt zurück und ganz klar, ja, beim Schuss kein Abseits. Hasebe schaltet da ein bisschen langsam der Ball. Ja, natürlich auch sehr, sehr glücklich in dem Fall. Komm, André, das Aufsetzer auf den Kopf von Weghorst und der lässt dann Wiedwald keine Chance, weil der Keeper der SG sich zu seiner linken Seite bewegt und die Flugbahn des Balles natürlich durch den Kopfball von Weghorst komplett verändert wird und deswegen steht es hier 1:0 für den VfL. Ja, da hatten die Kollegen noch ein bisschen Tonprobleme in der ersten Halbzeit. Bitte das zu entschuldigen von der Qualität her. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach da in einem fremden Stadion. Bekommt man leider auch nicht immer die Unterstützung da auswärts, die es dann auch mal braucht, sagen wir es mal so. Und da muss man nachjustieren während des Spiels. Das nur mal so kurz zur Erklärung, warum auch die Tonausschnitte ein bisschen unterschiedlich sind dann in der Qualität. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns gefreut über das 1:0 von Wout Weghorst. Schöne Flanke da, abgelegt von Roussillon, überlegt, ja, gemacht. Und ja, zum Glück trifft ihn Arnold nicht so richtig, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, und dann sticht da, ja, früher beim Eishockey mit dem Stock. Dann hat dann der Kollege Weghorst dann mal richtig mit dem Kopf hingelangt und dann die Richtung so verändert, dass da nichts mehr ging. Klar, also das war dann so ein richtiges Torjägertor und hat dann, glaube ich, auch den Frankfurter so ein bisschen den Stecker gezogen. Insbesondere auf den Tribünen, weil die besten Fans Europa, da habe ich dann in Folge jetzt gar nicht mehr so viel dann auch gesehen. War noch sehr relativ, auch nach dem 2:0 dann die Plätze schnell leer, da im Waldstadion oder in der Commerzbank Arena. Insofern auch da eine gute Leistung, auch wenn ich dann die Kommentare gesehen habe bei Twitter und in den sozialen Netzwerken der Frankfurt-Fans, die sich nicht als gute Verlierer gezeigt haben, sagen wir es mal so. Da tut dann solche Siege dann nochmal doppelt gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das macht dann auch Spaß, dann die 3 Punkte mitzunehmen, wenn man dann, ja, wenn sich die Leute dann auch noch so sehr ärgern und das auch nicht so ganz fair in der Betrachtungsweise dann immer ist von den Kollegen da aus Frankfurt. Gut, an dieser Stelle trotzdem nochmal der Blick auf das, was der VfL geleistet hat. Machen wir ja immer an dieser Stelle die nackten Zahlen, die natürlich jetzt total hinken. Ja, aufgrund der zweiten Hälfte, die man komplett in Unterzahl absolviert hat. Also man ist ja 50 Minuten, Stichwort, also ganze zweite Hälfte plus 5 Minuten Nachspielzeit, ja, ohne einen oder mit einem Mann weniger durch die Gegend gelaufen. Entsprechend sind die Zahlen natürlich nichts. Also Passquote 60%, klar, wenn du den hinten nur rauspölst, dann hat der Gegner wieder den Ball, müssen wir nicht drüber reden. Ich habe leider keine Zahlen nur für die erste Hälfte vorliegen, das wäre vielleicht nochmal ganz interessant gewesen. Zweikampfquote 48%, ja, auch das ist, glaube ich, folgerichtig, dass dann, wenn der Gegner einen mehr auf dem Platz hat. Aber die entscheidenden Zweikämpfe, die haben wir ja dann gewonnen, weil hinten im 16er mehr oder weniger nichts angebrannt ist. Und dann die Laufleistung möchte ich noch mal kurz hervorheben. Offiziell ist, was das Spiel angeht, die Lenny-Serie gerissen. Ja, 107 oder knapp 108 Kilometer zu 109,5 hat der VfL weniger Laufleistung abgeliefert als der Gegner. Das bedeutet eigentlich, er hätte das Spiel verlieren müssen nach der Lenny-Serie. Aber wenn man jetzt mal zugrunde legt, dass der Kollege Tisserand pro Spiel 5 Kilometer gelaufen wäre in einer Halbzeit, insgesamt also 10, dann müssen diese 5 Kilometer da noch drauf. Theoretisch, ja, beziehungsweise die Teammitglieder sind die mitgelaufen. Und dann ist der VfL 3 Kilometer mehr gelaufen als Eintracht Frankfurt. Insofern, klar, verzerrt das alles so ein bisschen. Wenn man nur nach den nackten Zahlen geht, hätte der VfL das Spiel vielleicht auch nicht gewinnen müssen zwingen. 17:9 Torschüsse auch auf Seiten von Eintracht Frankfurt. Aber das hat wenig gezählt, möchte ich mal sagen. Und das lag vor allen Dingen an einer Sache. Und da möchte ich gerne auch diese Statistik nochmal herausheben. Denn Eintracht Frankfurt hat 28 Flanken reingeschlagen in den 16er. Ich weiß nicht, ob das ein Bundesliga-Rekord ist für diese Saison, aber viel mehr glaube ich nicht, dass da ein Team pro Spiel reinflankt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das war nicht das probate Mittel. Denn hinten drinne, ja, mit Jeffrey Bloomer, mit Jay Brooks und dann entweder Tisserand oder Knoche, die haben natürlich alles weggeschädelt, was da irgendwie reingesegelt kam. Also da hatte ich gedacht, dass die Eintracht ein bisschen ja, geschickter unterwegs wäre, aber zum Glück war sie es nicht. Robin Knoche eben angesprochen, 60% Zweikampfquote, daran macht man das dann mal fest, dass da wenig dann auch passiert ist hinten im 16er. Jay Brooks sogar 62%. Und Jeffrey Bloomer letzte Woche noch zu Gast im Wölferadio hier mit 42% Zweikampfquote, dafür aber eine relativ sichere Passquote als einer der wenigen hinten raus mit über 90%. Aber 42% da zentral ist natürlich ein bisschen wenig. Aber für mich mit auch spielentscheidend die Zweikampfstärke von Maximilian Arnold, der da sehr stark unterwegs war mit 90% Zweikampfquote. Also immer wenn der Max aufgetaucht ist und hat einmal Bu gemacht, hat er die Kugel gehabt. Das ist natürlich super. Leider konnte er dann wenig damit anfangen, weil 68% Passquote für diese Position ist natürlich zu wenig. Aber wie gesagt, denke ich mal auch dann dem geschuldet, dass man dann eine Anspielstation weniger hatte. Aber was die Zweikämpfe angeht, auch super. Ich möchte auch noch mal gucken auf den Kollegen João Victor. João Victor, 86% Passquote, also sehr gut, 36% Zweikampfquote und eine Laufleistung von 9,8 Kilometer, ist er dann auch ausgewechselt worden. Das ist aber nicht so ganz entscheidend, aber ich möchte auf eine andere hinweisen, denn Victor war der Spieler, der mit Abstand die meisten Läufe absolviert hat, zusammen mit Wout Weghorst. Ja, also der hat da die meisten Sprints hingelegt. Der hat mit die meisten intensiven Läufe hingelegt, wobei Wout Weghorst da wieder Wahnsinn unterwegs gewesen ist. 97 intensive Läufe hat Wout Weghorst hingelegt, ja, und Erik Durm als bester Frankfurter 83. Also das ist ja eine Wahnsinnsleistung, die der Wout wieder hingelegt hat. Aber, und das muss man ganz klar sagen, João Victor mit seiner Laufstärke hat das 2:0 auch mit erzwungen. Und das, da lasse ich jetzt auch nicht gelten, da hat der Keeper irgendwie scheiße ausgesehen, sondern das ist erzwungen worden. Wenn Victor diesen Weg nicht macht und wenn der Keeper dann dadurch nicht nervös wird und seine mangelnde Spielpraxis zu Buche schlägt, dann fällt dieses Tor nicht. Insofern diesen Weg überhaupt zu machen, nach so einem Ball, wo der durchrutscht und der Verteidiger spielt den ganz lässig zurück zum Keeper, da geht nicht jeder hinterher. Victor ist hinterhergegangen und ist dafür belohnt worden. Und die Kugel macht er auch nicht mal eben so rein, weil das wäre, also den kann er nicht einfach nur ins leere Tor schieben, weil der Keeper da eigentlich noch geschickt zumacht, die kurze Ecke, sondern er schippt ihn rüber. Und das ist natürlich auch eine gute Leistung in so einer Situation, unverhofft darauf spekuliert und dann klappt das und dann bringst du ihn auch noch ganz sicher im Tor unter. Das ist eine gute Leistung gewesen, da von João Victor, entsprechend 2:0 und verdient gewonnen. Aber, und jetzt sind wir wieder bei den Sachen, wo wir auch drauf achten müssen. In der Diskussion habe ich ja auch sehr viel, ich will nicht sagen, Prügel kassiert in den letzten Wochen, aber es wurde natürlich auch viel geschrieben und viel gesagt, insbesondere was schiefläuft beim VfL und was nicht klappt. Und ich habe auch schon eine Trainerdiskussion da vernommen gehabt. Das hat mir alles nicht gefallen, das habe ich auch kundgetan. Da gab es auch ordentlich Gegenwind drüber oder dazu. Das ist auch alles in Ordnung, da kann ich auch wunderbar mit leben. Und deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal ganz klar, auch wenn es mich natürlich freut, dass der VfL Wolfsburg 2:0 in Frankfurt gewonnen hat, und mir die ganzen Sprüche von wegen, wir holen keine Punkte mehr bis Weihnachten und am besten tauschen wir wieder das ganze Personal aus, massivst auf den Geist gegangen ist, ich benutze jetzt nicht das andere Wort, muss ich ganz ehrlich sagen, genauso wie das mir auf den Geist gegangen ist, würde ich jetzt auch nicht umschwenken und sagen, jetzt alles wieder tutti. Denn wir müssen gucken und dann kommen wir natürlich auch auf das Spiel gegen Alexandria gleich noch zu sprechen am Donnerstag. Wir müssen gucken, dass wir uns da jetzt weiter stabilisieren. Die Neuzugänge, die jetzt fast gesagt, die Comebacker, ja, die Rekonvaleszenten tun hoffentlich ihr Übriges bei, dass man dann auch wieder ein bisschen mehr Spielkultur an den Tag legt und gerade auch offensiver ein bisschen gefährlich wird, was uns da abgegangen ist. Also ist jetzt wirklich nicht alles gut nach dem 2:0-Sieg in Frankfurt, aber man hat genau die Tugenden gesehen, die man, glaube ich, sehen wollte. Da war ganz viel Arbeit dabei, da war auch Fußball dabei, insbesondere in der ersten Halbzeit. Es war jetzt nicht so, dass da uns Frankfurt großartig beherrscht hätte oder wir das Spiel glücklich gewonnen hätten. Und dann auch hinten raus haben wir dann auch die eine oder andere Möglichkeit nicht richtig gut ausgespielt, aber es waren die Ansätze da und ich erinnere auch daran, eine große Chance von William in der ersten Halbzeit, ja, wo er allein da auf den Keeper zuläuft. Das kann natürlich auch noch ein Tor sein. Also insgesamt ein sehr, sehr guter Auswärtsauftritt. auftritt. So muss es jetzt weitergehen, auch gerade in der Bundesliga bis zu Weihnachten. Und was die Spieler sonst noch nach dem Spiel jetzt da gesagt haben, da hören wir auch noch mal kurz rein. Das waren heute wirklich, ja, über den Willen gegangen sind heute. Brutal verteidigt, brutal gelaufen auch. Und mit ein bisschen Glück, was wir dann hatten beim 2-0, ja, haben wir eiskalt zugestochen und dann gewinnen wir 2-0. Ja, soweit der Jubiläer Maximilian Arnold. Dem hat man sehr, sehr deutlich angemerkt, dass es ihm gut ging nach dieser, ja, Negativserie und dass er sehr erleichtert auch ein Stück weit war. Hier mit dem, was dann die Mannschaft in Frankfurt abgeliefert hat, hat er auch gesagt, er ist dann für ihn, oder man ist insgesamt für den vom Feld Verwiesenen dann mitgelaufen. Nochmal so ein Indiz dafür auch dann zu sagen, ja, in der Truppe, da stimmt es letztendlich auch ganz gut. Ja, und dann gucken wir natürlich auch nochmal drauf und damit beschäftigen wir uns jetzt und haken wir das Spiel ab gegen Frankfurt, freuen uns darüber und hoffen, dass es dann gegen Bremen ähnlich läuft. Beschäftigen wir uns jetzt nochmal mit dem Europapokal. Europapokal, Europapo. Gut, für uns ist jetzt jedes Spiel wichtig, weil wir haben natürlich unser letztes Spiel uns schwer getan und wir brauchen das Vertrauen wieder zurück. Und das Vertrauen bekommst du nur, wenn du Ergebnisse bekommst wie heute. Und natürlich in der Europa League haben wir uns auch eigentlich schwer getan. Aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass wir alles in eigener Hand haben. Und wenn wir das Spiel in Alexandria gewinnen, ja, dann sage ich dir, da sind wir, glaube ich, 80% weiter. So, ja, gut. Sehr wichtiges Spiel Donnerstag, aber gut, es geht einfach nicht darum, wir müssen uns einfach fokussieren, das hat Trainer heute auch angesprochen, auf das Einzige, was uns stark macht, und das haben wir heute gezeigt, was das genau ist, und wir wissen aber, was das ist, und wenn wir das jeden Spiel auf den Platz bringen, sage ich dir, dass wir noch viele schöne und positive Ergebnisse bekommen. Ja, soweit unser Torschütze vom Samstag und bald Papa, Wout Weghorst. Richtete, und das finde ich natürlich auch immer wieder gut, dann gleich nach dem Sieg in Frankfurt den Blick nach vorne auf die Möglichkeiten in der Europa League. Also da ist in der Mannschaft, soweit ich das auch beurteilen kann, auch von dem, was ich sonst so aus dem Verein höre, das ist denen schon alles bewusst. Und da sagt auch keiner jetzt, oh, jetzt hier Europa League, das nehmen wir mal auf die leichte Schulter, sondern die sehen schon alle insgesamt, was sie da für eine Chance letztendlich auch haben. Und lass uns mal auf die Ausgangssituation schauen. VfL Wolfsburg spielt jetzt am Donnerstag gegen Alexandria in Lviv, Lemberg in der Ukraine. Und hat mit 5 Punkten auf Platz 2 liegen, 3 Punkte Rückstand nach diesem, ja, unsäglichen Spiel gegen Gent, was man eigentlich vollkommen in der Hand hatte, aber dann doch noch aus der Hand gegeben hat, hat man 5 Punkte. Und wenn man in Alexandria gewinnen sollte und dann die 8, ja, dann auf seinem, ja, Konto dann hätte, die Punkte, dann ist es fast egal, was Saint-Étienne zu Hause gegen Gent ausrichtet. Wobei man sagen muss, wenn man so ein bisschen Rechenspiele an den Tag legt, gewinnt Saint-Étienne, gibt es ein Endspiel am letzten Spieltag mit 8, 6 und 8 Punkten. Also Gent 8, Saint-Étienne hätte dann 6 und Wolfsburg hätte 8. Das heißt, da hätten alle drei Mannschaften noch die Möglichkeit aufs Weiterkommen. Voraussetzung ist natürlich immer auch der Sieg des VfL in der Ukraine, was schwer genug wird, glaube ich. Da muss man erstmal bestehen, glaube ich, hier im tiefsten November. Ob das alles so spannend und spaßig wird, werden auch ganz, ganz, ja, viele will ich jetzt nicht sagen, aber doch einige Fans des VfL Wolfsburg, die da die Reise damit antreten. Ne? Das ist ja mit ordentlichen Reisestrapazen und Aufwand verbunden. Trotzdem viel Spaß allen, die da mitfahren am Donnerstag. Das, wie gesagt, das Spiel muss man erstmal gewinnen. Da wollen wir jetzt auch nicht zu arrogant rangehen an die Geschichte. Also das muss erstmal gespielt werden. Und deswegen ist es fast besser, man drückt Gent die Daumen, ja, dann werden die nämlich durch, sowieso. Dann kämen die auf 11 und im Zusammenhang mit dem, ja, Sieg des VfL in Alexandria wäre der VfL auch durch. Ja, also wenn beide gewinnen sollten, dann hätte Saint-Étienne keine Möglichkeit mehr, dann auf dann, ja, beim Spiel in Wolfsburg, trotz bei einem Sieg, dann sogar noch in die nächste Runde zu kommen. Insofern, ja, schauen wir mal, glaube ich schon, dass da auch die Mannschaft weiß, was da für eine große Chance da besteht, dann auch an diesem Spieltag in der Europa League. Ja, die Kollegen aus der Ukraine, wie sind sie denn so momentan so drauf? Da kann man ja natürlich, weil die ukrainische Liga nicht so sehr im deutschen Fernsehen übertragen wird, jedenfalls habe ich da nicht so nachgeguckt. Die haben ein Spiel gehabt am 23.11., auch am Wochenende, haben gegen Luhansk 1-0 gewonnen. Und da ja, ist Banada hat das Tor gemacht von den Ukrainern. Ist ja sowieso eine Mannschaft eher der unbekannten Sorte, haben wir ja schon gehabt beim Spiel in Wolfsburg. Da war eigentlich der VfL gut dabei und das ist auch, glaube ich, nicht zu hoch ausgefallen. Wobei man dann ein bisschen gucken musste, nachdem da der Anschluss da gefallen war. Das hätte auch dann ein bisschen anders ausgehen können, glaube ich, oder hätte man noch ein bisschen mehr zittern können. Aber VfL hat dann auch die richtige Antwort gegeben. Und die Ukrainer ja mit so einem verkappten 4-1 da unterwegs, mit einer Spitze also. Mal gucken, ob sie das dann auch aufgeben, weil sie müssen ja unbedingt gewinnen, wenn überhaupt noch was gehen soll. Insgesamt sicherlich keine Mannschaft, vor der man massiv zittern muss, aber ernst nehmen muss man sie doch. Also sie haben vor den letzten 10 Spielen 4 gewonnen, 5 Unentschieden gespielt und auch nur 1 verloren. Hinspiel in Wolfsburg ja noch in bester Erinnerung, wo er da 3-1 gewonnen. Und hoffen natürlich auch darauf, dass das im Rückspiel dann der Fall sein wird. Da die Ukrainer übrigens noch mit einem anderen System unterwegs, mit einem 4-3-3, da bin ich auch mal gespannt. Also das ist etwas, was ich gegen den VfL eher erwarte von Seiten der Ukrainer, die ja insbesondere durch Banada, der ja auch gegen den, der jetzt am Wochenende getroffen hat und gegen den VfL auch, da im Mittelfeld durchaus durch einen interessanten Mann ja, verfügt. Ansonsten glaube ich keine Truppe, die uns da, habe ich eben schon mal gesagt, so massive Kopfschmerzen bereiten sollte. Wenn man auch mal anschaut beim letzten Spiel, also deutliches Zweikampfplus auch, 59% der VfL zu Hause unterwegs gewesen. Da hat man jetzt schon gedacht, da sind die Ukrainer ein bisschen kampfstärker unterwegs. Schlüssel zum Spiel, die Passquote aus meiner Sicht beim VfL mit 81%. Erreichen wir ähnliche Werte, glaube ich, wieder in Alexandria, dann sollte das einigermaßen funktionieren und dann sollten wir da auch keine Probleme haben, da die entscheidenden Punkte einzufahren. Und dann ja, müssen wir erstmal abwarten, was dann Saint-Étienne oder auch Gent machen. Im Parallelspiel, wie gesagt, ist ja dann mit der Parallel angepfiffen. Und wer es nicht schafft in die Ukraine, ich glaube, The Zone überträgt das Ganze auch wieder. Da kann man sich das dann auch wieder im Fernsehen anschauen. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ja, der darf natürlich auch heute nicht fehlen. Ein Eintracht Braunschweig-Fan ruft bei der Polizei an, sagt, Herr Wachtmeister, jemand hat mein Auto gestohlen. Sagt der Polizist, und können Sie eine Beschreibung des Täters geben? Sagt der Eintracht Braunschweig-Fan, das nicht, aber ich habe mir beim Wegfahren das Kennzeichen aufgeschrieben. Faninfos. Und da blicken wir schon mal auf das Spiel gegen Werder Bremen am kommenden Sonntag, 18 Uhr, Abschluss des Spieltages, dann in der Volkswagen Arena mit einem besonderen Stadionprogramm in Anführungsstrichen, denn der Spieltag steht unter dem Motto Danke ans Ehrenamt bei den unzähligen Helfern und Helfern, die sich ehrenamtlich da engagieren immer. Und das soll gefeiert werden in Anführungsstrichen. Schöne Sache, dass man dann auch mal Danke sagen kann. Also falls ihr euch dann im Stadion wiederfindet am kommenden Sonntag um 18 Uhr, dann wisst ihr schon mal Bescheid, was da so drumherum auch abgeht. Auch mal ganz interessant, wer das Training besuchen möchte unter der Woche von unseren Wölfen. Gerade an so einer Europapokalwoche mal ganz interessant, dann zu erfahren, wie die Termine sind. Also eigentlich heute um 11 wird nochmal trainiert, 26.11. 11 Uhr, weil man da immer ein bisschen gucken muss, ist das jetzt öffentlich oder nicht. Da verweise ich gerne mal auf den Twitter-Kanal des VfL, dass man da nicht umsonst hinmarschiert. Danach geht es dann los nach Lviv und am Freitag nach der Rückkehr wird am 29.11. 12 Uhr trainiert. 30.11. das Abschlusstraining vor Bremen ist dann nicht öffentlich. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Hinweis auch schon für das Spiel gegen Bremen auf Wölfe Radio Arena Live. Das bedeutet, dass wir natürlich vom Europapokalspiel nicht berichten. Es ist ja mittlerweile, glaube ich, auch schon bekannt, dass wir Europapokal- und DFB-Pokalspiele aus rechtlichen Gründen nicht ja, übertragen dürfen mit Wölfe Radio Arena Live. Aber natürlich dann wieder bei der Bundesliga sind wir am Start. Der Jan wird kommentieren und hat an seiner Seite Roy Preger, er wird zu Gast sein und uns dabei wieder unterstützen bei Wölfe Radio Arena Live im Spiel gegen Werder Bremen. Das wird bestimmt ganz lustig, sehr unterhaltsam. Also wer es nicht ins Stadion schafft Sonntagabend, der ist gerne eingeladen, wieder einzuschalten, wölferadio.de, und dann da die grün-weiße Brille quasi aufs Ohr serviert zu bekommen. Schönes Wortspiel übrigens, glaube ich. Die Bildsprache nicht so ganz astrein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, und damit sind wir auch dann durch hier mit der Wölferadio-Ausgabe für diese Europapokalwoche mit der kurzen Ausgabe. Und ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Konntet wir ein bisschen was mitnehmen aus dem VfL. Ich hoffe auch dann immer mal wieder auch hier mal Gäste wieder begrüßen zu dürfen. Ist ja alles nicht so einfach, wenn man so kurzfristig dann auch aufzeichnet für die Europapokalwochen. Also wer Interesse hat, hier auch mal wieder zu Gast zu sein, und dass wir mal ein paar Sachen auch dann im Dialog lösen und nicht nur der Lenny hier am Mikrofon sitzt, da würde ich mich drüber freuen. Wer Zeit hat, soll sich gerne bei mir melden, lenny@lennynero.de, oder aber natürlich auch über Wolfsblog und über Facebook. Sagt mir, wie es euch gefallen hat und wie ihr alles so findet. Und dann ja, freue ich mich darauf, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder mit dabei seid beim Wölfe Radio. Bis dahin sage ich, bleib geschmeidig und denk dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Nur der VfL.